Im Jahre 1774 fiel einem in Weimar lebenden jungen Dichter namens Johann Wolfgang Goethe eine eben erschienene Schrift in die Hand. Ihr Titel war Fragment de mon voyage d'Espagne, Bruchstück über meine spanische Reise, und ihr Verfasser Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Der junge Goethe war von den Vorgängen, die der französische Autor berichtete, merkwürdig ergriffen. Erinnerten sie ihn doch in so manchem an Kämpfe, die er kürzlich in sich ausgefochten, an Entscheidungen, die er hatte treffen müssen und die nur langsam heilende Wunden zurückgelassen hatten. Fühlte er sich zu Beaumarchais in jugendlicher Begeisterung hingezogen, so übte der junge Spanier, der im Mittelpunkt des Berichtes stand, eine noch stärkere Faszination auf ihn aus. Fast hatte er das Gefühl, in einen Spiegel zu blicken, der seine, des jungen Goethe, Züge zurückwarf. So stark war seine Bewegung, seine innere Anteilnahme an dem Gelesenen, dass das gedruckte Wort beseelter Klang zu werden schien und er die Stimme Beaumarchais zu hören glaubte. Im Februar 1764 erhielt mein Vater von meiner älteren Schwester Sophie, die mit einem in Spanien lebenden Franzosen namens Gilbert verheiratet war, einen von Bitterkeit erfüllten Brief. Sein Inhalt war: Die jüngere Schwester, Marie, war von einem so angesehenen wie gefährlichen Manne aufs gröblichste beleidigt worden. Don Josef Clavigo hatte sein Marien gegebenes Eheversprechen gebrochen und sich brüsk zurückgezogen, ohne es auch nur der Mühe wert zu finden, seine Aufführung zu entschuldigen. Dadurch sei der Schwester Empfindsamkeit so verwundet worden, dass für ihre Gesundheit das Schlimmste zu fürchten sei. Ganz Madrid sei der Ansicht, Marie habe sich nichts vorzuwerfen. Ich bestelle Wagen und Pferde. Mit nur dem Nötigsten versehen fahre ich ab und verfolge in höchster Eile Tag und Nacht meine Reise nach Madrid. Die aufgezwungene Einsamkeit und Muße der Fahrt, die zu meiner inneren Ungeduld in Widerspruch steht, lädt zur Nachdenklichkeit ein. Ich versuche mir Don Josef Clavigo, der in meiner Schwestertragödie solch hervorragende Rolle spielt, vorzustellen, um so zu einem besseren Verständnis seiner Beweggründe zu gelangen. Meine natürliche Anlage zum Theaterdichter unterstützt mich darin. Ich hatte Erkundigungen über ihn eingezogen. Man hatte ihn mir als einen Mann von gewinnendem Wesen geschildert, der unter einnehmender Freundlichkeit seinen Ehrgeiz verberge, als Gelehrter und Schriftsteller das geistige Leben seiner Nation zu beeinflussen und so von Stufe zu steigen. Auch hatte man mir berichtet, dass sein engster Freund ein gewisser Don Carlos sei, der großen, oft verhängnisvollen Einfluss auf ihn ausübe. So gebe ich denn meiner Einbildungskraft volle Freiheit und dringe, bildlich gesprochen, ungesehen bei Don Clavigo ein. Ich vergesse meine Umgebung, die Postkutsche, die öde nach Madrid führende Landstraße, die wir eben entlang fahren. Der Hufschlag der Pferde scheint sich mehr und mehr zu entfernen. Und meine ganze Fantasie ist von einer vorgestellten Unterhaltung des Clavigo mit seinem Freund Carlos in Anspruch genommen. Mein Blatt wird eine gute Wirkung tun. Es muss alle Weiber bezaubern. Glaubst du nicht, Carlos, dass meine Wochenschrift jetzt eine der ersten in Europa ist? Wir Spanier wenigstens haben keinen neueren Autor Clavigo, der so viel Stärke des Gedankens mit einem so glänzenden und leichten Stil verbände. Lass mich. Ich muss unter dem Volke noch der Schöpfer des guten Geschmackes werden. Gut, gut, Clavigo. Doch, wenn du mir es nicht übel nehmen willst, so gefiel mir damals deine Schrift weit besser, als du sie noch zu Mariens Füßen schriebst. Ich weiß nicht, das Ganze hatte ein jugendlicheres, ein blühenderes Ansehen. Es waren gute Zeiten, Carlos. Sie hatte viel Anteil an dem Beifall, den mir das Publikum gleich anfangs gewährte. Aber in der Länge, Carlos, man wird der Weiber gar bald satt. Und warst nicht du der Erste, meinen Entschluss, Beifall zu geben, als ich mir vornahm, sie zu verlassen? Du wärst versauert. Sie gar zu einförmig. Nur dünkt mich, wär's wieder Zeit, dass du dich nach einem neuen Plan umsähst. Mein Plan ist der Hof, Carlos. Und da gilt kein Feiern. Hab ich's für einen Fremden, der ohne Stand, ohne Namen hierher kam, nicht weit genug gebracht? Geliebt von den Ersten des Königreichs, geehrt durch meine Wissenschaften, meinen Rang. Archivarius des Königs, Carlos, das spornt mich alles. Ich wäre nichts, wenn ich bliebe, was ich bin. Hinauf, hinauf. Und da braucht man seinen ganzen Kopf. Und die Weiber. Man verpendelt gar zu viel Zeit mit ihnen. Na, das ist deine Schuld. Ich kann nie ohne Weiber leben und mich hindern sie ja gar nichts. Du bist nachdenkend, Clavigo. Ich kann die Erinnerung nicht loswerden, dass ich Marien verlassen, hintergangen habe, nenn's wie du willst. Man lebt doch nur einmal in der Welt, hat nur einmal diese Kräfte, diese Aussichten. Und wer sich nicht so weit treibt als möglich, ist ein Tor. Heiraten, heiraten, just zu der Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll. Dass du sie liebtest, Clavigo, das war natürlich. Dass du ihr die Ehe versprachst, war eine Narrheit. Und wenn du Wort gehalten hättest, dann wär's gar Raserei gewesen. Sieh, ich begreife den Menschen nicht. Ich liebte sie wahrlich. Sie zog mich an, sie hielt mich. Und wie ich zu ihren Füßen sah, schwur ich mir, dass es ewig so sein sollte, dass ich der ihrige sein wollte, sobald ich ein Amt hätte. Und nun, Carlos. Es wird noch Zeit genug sein, wenn du ein gemachter Mann bist, dass du alsdann, um all dein Glück zu krönen, dich mit einem angesehenen und reichen Hause durch eine kluge Heirat zu verbinden suchst. Sie ist verschwunden, glatt aus meinem Herzen verschwunden. Und wenn mir ihr Unglück nicht manchmal durch den Kopf führe, dass man so veränderlich ist, Carlos. Wenn man beständig wäre, wollte ich mich verwundern. Nur wenn ich dir raten soll, da ist die junge Witwe da gegenüber. Du weißt, ich halte nicht viel auf solche Vorschläge. Ein Roman, der nicht ganz von selbst kommt, ist nicht imstande, mich einzunehmen. Oh, über die delikaten Leute. Lass das gut sein, Carlos. Und vergiss nicht, dass unser Hauptwerk gegenwärtig sein muss, uns den neuen Minister notwendig zu machen. Wir können schwatzen und uns bücken. Und denken und tun, was wir wollen. Das ist die Hauptsache in der Welt, Carlos. Sieht man dich den Abend, Clavigo? Nicht wohl. Nachfragen kannst du ja. Ach, ich möchte heute Abend gar zu gern was unternehmen, das mir das Herz erfreut. Ich muss diesen ganzen Nachmittag wieder schreiben. Ach, das endlich nicht. Lass es gut sein, Carlos. Wenn wir nicht für so viele Leute arbeiteten, wären wir nicht so vielen Leuten über den Kopf gewachsen. Diese Beschäftigung meiner Gedanken hilft mir, die lange Reise verkürzen. Und ich bin überrascht, als das Horn meines Postillions anzeigt, dass wir uns dem Ziele nähern. Wir kommen in Madrid am 18. Mai 1764 um 11 Uhr morgens an. Vom Posthause mache ich mich unverzüglich nach dem Hause meines Schwagers Gilbert auf. Die Aussicht, die Schwestern in meine Arme zu schließen, die ich seit meiner Knabenzeit nicht gesehen, füllt mich mit süßem, doch mit bangem Vorgefühl. Durch die feindlichen Gassen der fremden Stadt eilend, suche ich mir die beiden zu vergegenwärtigen. Sophie, die Ältere, gefühlvoll, doch willensstark. Die Jüngere, Marie, allzu zart und empfindsam. Eine Blume, die vom harten Frost einer grausamen Liebesenttäuschung gebrochen war. Ich würde Gilbert, Sophiens Gatten, kennenlernen und wohl auch den treuesten Freund des kleinen Kreises antreffen, den jungen Madrider Bürger Buenco, der, wie man mir verraten hatte, Marien mit tiefer, aber auch unerwiderter Herzensneigung ergeben war. Wie würde ich sie alle antreffen? Wie? Sie haben eine üble Nacht gehabt, Mademoiselle Marie? Ich sagte es gestern Abend, Blutenko. Sie war so ausgelassen lustig und hat geschwatzt bis 11. Da war sie erhitzt, konnte nicht schlafen und nun hat sie wieder keinen Atem und weint den ganzen Morgen. Dass unser Bruder nicht kommt. Es sind 2 Tage über die Zeit, Sophie. Nur Geduld, Marie. Er bleibt nicht aus. Wie begierig bin ich, diesen Bruder zu sehen. Meinen Richter und meinen Retter. Ich erinnere mich seiner kaum. Oh ja, ich kann mir ihn noch wohl vorstellen. Er war ein feuriger, offener, braver Knabe von 13 Jahren, als uns unser Vater hierher schickte. Eine edle, große Seele. Sie haben den Brief gelesen, Boenko, den er schrieb, als er mein Unglück erfuhr. Ja, Mademoiselle. Jeder Buchstabe davon steht in meinem Herzen. Wenn du schuldig bist, schreibt er, so erwarte keine Vergebung. Bist du aber unschuldig, oh dann, alle Rache, alle glühende Rache auf den Verräter. Ich zittere. Er wird kommen. Ich zittere nicht für mich. Ich stehe vor Gott in meiner Unschuld. Ihr müsst meine Freunde... Ich weiß nicht, was ich bin. Oh, Clavigo, du hörst nicht. Du wirst dich umbringen, Marie. Um Gottes Willen, Mademoiselle. Ob's ihm wohl einerlei ist, dass er mich nicht mehr liebt? Ach, warum bin ich denn nicht mehr liebenswürdig? Aber bedauern sollte er mich, dass die Arme, die er sich so notwendig gemacht hatte, nun ohne ihn ihr Leben hinschleichen, hinjammern soll. Bedauern? Ich mag nicht von den Menschen bedauert sein. Wenn ich dich ihn könnte verachten lehren. Den Nichtswürdigen, den Hassenswürdigen. Nein, Sophie, ein Nichtswürdiger ist er nicht. Und muss ich denn den verachten, den ich hasse? Sag, Schwester, wie machen Sie es in Frankreich, wenn die Liebhaber untreu sind? Man verwünscht sie. Und? Und lässt sie laufen. Laufen? Nun, warum soll ich gleich... Ich denke, Sie machen es bei uns auch so. Er hat eine feierliche Zusage gebrochen und keinen leichtsinnigen Roman. Kein gesellschaftliches Attachement. Mademoiselle, Sie sind bis ins innerste Herz beleidigt. Oh, mir ist mein Stand, dass ich ein unbedeutender Bürger von Madrid bin, nie so beschwerlich gewesen als jetzt, da ich mich so unvermögen fühle, Ihnen gegen den falschen Höfling Gerechtigkeit zu schaffen. Wie er noch Clavigo war, noch nicht Archivarius des Königs, wie er der Fremdling, der Neueingeführte in unserem Hause war, wie liebenswürdig war er, wie gut, wie schien all sein Ehrgeiz, ein Kind seiner Liebe zu sein. Für mich rang er nach Namen, Stand, Gütern. Er hat's. Und ich? Hier kommt Gilbert. Was gibt's? Der Bruder kommt. Der Bruder! Wo bringt mir ihn? Hier ist er. Meine Schwestern, Sophie, Marie, meine Freunde. Oh, Schwester. Bist du da? Gott sei Dank, du bist da. Lass mich zu mir selbst kommen. Ach, mein Herz, mein armes Herz. Beruhige dich, Marie. Lieber Bruder, ich hoffe, dich gelassener zu sehen. Gelassener? Seid ihr denn gelassen? Sehe ich nicht an der zerstörten Gestalt dieser Lieben, an deinen verweinten Augen, dass ihr so elend seid, wie ich mir euch den ganzen langen Weg vorgestellt habe. Oh, meine Marie, meine Schwester. Und unser Vater? Er segnet euch und mich, wenn ich euch rette. Mein Herr, erlauben Sie einem Unbekannten, seinen innigen Anteil an den Tag zu legen. Willkommen. Seien Sie willkommen wie ein Engel, ob Sie uns alle gleich beschämen. Ich hoffte, mein Herr, in Spanien solche Herzen zu finden, wie das Ihre ist. Das hat mich angespornt, den Schritt zu tun. Komm, Marie, komm. Leg dich einen Augenblick nieder. Ja, Sophie. Sie ist ganz außer sich. Mein Bruder. Will's Gott, du bist unschuldig. Und dann alle. alle Rache über den Verräter. Ach, Marie, ich bitte dich, komm mit. Mit Gilbert und Buenco allein gelassen, bitte ich die beiden, mir eine reine, unparteiische Erzählung der ganzen Geschichte zu geben. Und was sie mir berichten, erhöht meine Entschlossenheit und gibt mir die Überzeugung, ich würde Gerechtigkeit finden. Ich kleide mich in höchster Eile um, lasse mir die Lage von Don Clavigos Wohnung beschreiben, fliege dahin und werde in einen prächtigen Salon geführt, in dem Clavigo mich erwartet. Hier endlich steht der Mann vor mir, den zu sehen, zu sprechen, zu strafen, ich die weite, gefährliche Reise unternommen habe. Zu meiner Beschämung muss ich gestehen, dass ich bei seinem Anblick die Bezauberung verstand, die meine unglückliche Schwester in Bann gehalten. Doch ich schüttle die Schwäche ab, als ich mich seiner Aufführung erinnere. Nach den einleitenden Begrüßungsworten, die von beiden Seiten nicht hätten höflicher und schmeichelhafter sein können, beginne ich, ohne ihm meinen wirklichen Namen genannt zu haben, meine Erzählung. Ein französischer Kaufmann, der bei einer starken Anzahl von Kindern wenig Vermögen besaß, hatte viele Geschäftsfreunde in Spanien. Einer der Reichsten tat ihm den Vorschlag, zwei seiner Töchter mit nach Madrid zu nehmen und sie dort zu versorgen. Man vertraute ihm die Älteste und eine der jüngeren Schwestern an. Schon hier bemerke ich, dass mein Gegenüber immer aufmerksamer wird. So scheint es mir an der Zeit, ein wenig deutlicher zu werden. Ungefähr um eben die Zeit, so fahre ich fort, hatte sich ein junger Mensch von den Kanarischen Inseln bürtig in dem Hause vorstellen lassen. Bei dieser unmissverständlichen Andeutung verliert mein Don Clavigo alle Munterkeit aus seinem Gesicht und sein Ernst geht in immer größere Verlegenheit über. Ich lasse mir nichts anmerken und setze fort. Ungeachtet seines geringen Standes nimmt man ihn gefällig auf. Ermuntert durch die Hoffnung, nun bald ein Mann von einiger Bedeutung werden zu können, wagt er es, der Jüngsten einen Heiratsvorschlag zu tun. Man gibt ihm Hoffnung. Sucht euer Glück zu machen, sagte die Älteste, und wenn euch ein Amt das Recht wird gegeben haben, an meine Schwester zu denken, kann ich euch meine Einwilligung nicht versagen. Mein Wirt scheint in der entsetzlichsten Verlegenheit. Das lässt mich kalt. Ich nehme den Faden wieder auf. Das Werk macht ein erstaunendes Glück. Der König selbst gab dem Autor öffentliche Zeichen seiner Gnade. Man versprach ihm das erste ansehnliche Amt, das sich auftun würde. Von dem Augenblick an entfernte er alle Nebenbuhler von seiner Geliebten, indem er ganz öffentlich sich um sie bemühte. Die Heirat verzog sich nur in Erwartung der zugesagten Versorgung. Endlich, nach 6 Jahren Harrens, ununterbrochener Freundschaft und Liebe von Seiten des Mädchens, nach 6 Jahren Ergebenheit, Dankbarkeit und heiliger Versicherungen von Seiten des Mannes, erscheint das Amt und er verschwindet. Ach, nun ist's unverkennbar. Er ist ganz außer sich. Es entfährt ihm sogar ein tiefer Seufzer, den er vergeblich zu verbergen sucht. Wieder nehme ich das Wort. Die Sache hatte großes Aufsehen gemacht. Die ganze Stadt sprach davon. Alle Freunde waren aufs Höchste aufgebracht. Man wendet sich an mächtige Gönner. Allein der Nichtswürdige weiß, alle Bemühungen fruchtlos zu machen und geht in seiner Isolenz so weit zu drohen, wenn die Französinnen sich unterständen, etwas gegen ihn zu unternehmen, so wäre es ihm ein leichtes, sie in einem fremden Lande zu verderben. Das arme Mädchen fiel auf diese Nachricht in Konvulsionen, die ihr den Tod drohten. In der Tiefe ihres Jammers schreibt die Älteste nach Frankreich die offenbare Beschimpfung, die ihnen angetan worden. Die Nachricht bewegt ihren Bruder aufs Schrecklichste, Er verlangt seinen Abschied, er ist im Fluge von Paris zu Madrid. Und der Bruder bin ich, der alles verlassen hat. Vaterland, Familie, Stand, Vergnügen, um in Spanien eine unglückliche Schwester zu rächen. Warum, Ungeheuer, hattest du die Grausamkeit, das Mädchen zu Tode zu quälen? Nur weil dich ihr Herz 10 anderen vorzog, die alle rechtschaffener und reicher waren als du? Oh mein Herr, wenn Sie wüssten, wie ich verhetzt worden bin, wie ich durch mancherlei Ratgeber und Umstände... Genug! Setzen Sie sich. Da wir nun so weit sind, so will ich Ihnen einen Vorschlag tun, den Sie hoffentlich billigen werden. Es ist Ihre Konvenienz und meine, dass Sie Maria nicht heiraten. Und Sie fühlen wohl, dass ich nicht gekommen bin, den Komödienbruder zu machen, der seiner Schwester einen Mann schaffen will. Und also, zuvörderst erklären Sie eigenhändig, freiwillig, dass Sie meine Schwester betrogen, sie ohne die mindeste Ursache erniedrigt haben. Und mit dieser Erklärung gehe ich nach Aranjuez, wo sich unser Gesandter aufhält. Ich zeige sie, ich lasse sie drucken, und übermorgen ist der Hof und die Stadt davon überschwemmt. Ich tue diese Erklärung nicht. Ah, das glaube ich. Denn vielleicht hätte ich sie an ihrer Stelle ebenso wenig. Aber hier ist das andere. Schreiben Sie nicht. So bleibe ich von diesem Augenblick bei Ihnen. Ich folge Ihnen überall hin, bis Sie mit dem Degen in der Hand meiner loszuwerden gesucht haben. Bin ich glücklicher als Sie? Ohne den Gesandten zu sehen, fasse ich meine sterbende Schwester in meine Arme, hebe sie in den Wagen und kehre mit ihr nach Frankreich zurück. Begünstigt sie das Schicksal, so habe ich das meine getan und so lachen sie dann auf unsere Kosten. Ich gebe ihnen Zeit zur Überlegung und ziehe mich mit ihrer Erlaubnis in jene Galerie zurück. Luft. Luft. Das hat mich überrascht. Angepackt wie einen Knaben. Wie will das enden? Ein schrecklicher Zustand, in dem mich meine Torheit gestürzt hat. Und da wäre kein Weg, kein Mittel als Tod oder Mord. Abscheulicher Mord. Das unglückliche Mädchen ihres einzigen Beistandes berauben. Oh, das war die Aussicht nicht, als dich das liebenswürdige Geschöpf mit so viel Reizen anzog. Welche Seligkeit wartete meinen ihren Armen? Marie. Marie. Oh, dass du vergeben könntest. Dass ich zu deinen Füßen das alles abweinen dürfte. Und warum nicht? Mein Herr! Was beschließen Sie? Hören Sie mich. Mein Betragen gegen Ihre Schwester ist nicht zu entschuldigen. Die Eitelkeit hat mich verführt. Ich fürchtete, meine Aussichten auf ein ruhmvolles Leben durch diese Heirat zugrunde zu richten. Sie erfüllen mich, mein Herr, mit der größten Hochachtung für Sie. Sie flößen mir eine Begierde ein, alles wieder gut zu machen. Helfen Sie. Geben Sie mir Ihre Schwester wieder, mein Herr. Geben Sie mich ihr. Es ist zu spät. Meine Schwester liebt sie nicht mehr. Schreiben Sie die verlangte Erklärung, das ist alles, was ich von Ihnen fordere. So sei es denn. Ich will alles tun, um Sie von meiner aufrichtigen Gesinnung zu überzeugen. Ich will die Erklärung schreiben. Nur versprechen Sie mir nicht eher Gebrauch davon zu machen, bis ich imstande gewesen bin, Donna Maria von meinem geänderten, reuevollen Herzen zu überzeugen. So lange, mein Herr. Ich gehe nach Aranjuez. Gut, denn bis Sie wiederkommen, so lange bleibt die Erklärung in Ihrem Portfolio. Habe ich meine Vergebung nicht, so lassen Sie Ihrer Rache vollen Lauf. Dieser Vorschlag ist gerecht, anständig, klug. Und wenn Sie nicht so wollen, so sei es denn unter uns beiden um Leben und Tod gespielt. Und der das Opfer seiner Übereilung wird, sind immer Sie und Ihre arme Schwester. Gut, denn. Ich gebe nach. Aber keinen Augenblick länger. Ich komme von Aranjuez, ich frage, ich höre. Und hat man Ihnen nicht vergeben, wie ich denn hoffe? Gleich auf und mit dem Zettel in die Druckerei. Sie überlassen mir, diese Erklärung zu schreiben. Nein, mein Herr. Schreiben Sie, ich bitte, wie ich's Ihnen sage. Ich bin bereit. Ich, Unterzeichneter Josef Clavigo, Archivarius des Königs, bekenne, dass, nachdem ich in dem Hause der Madame Gilbert freundschaftlich aufgenommen worden, ich Mademoiselle von Beaumarchais, ihre Schwester, durch hundertfältig wiederholte Heiratsversprechungen betrogen habe. Haben Sie es? Mein Herr. Ja, haben Sie ein anderes Wort dafür? Ich dächte. Betrogen habe. Was Sie getan haben, können Sie noch eher schreiben. Ich habe Sie verlassen, obwohl die Aufführung des Frauenzimmers immer rein, untadelig und aller Ehrfurcht würdig gewesen. Würdig gewesen. Ich bekenne, dass ich durch mein Betragen öffentlich dieses tugendhafte Frauenzimmer erniedrigt habe, weswegen ich Sie um Vergebung bitte, ob ich mich gleich nicht wert achte, Sie zu erhalten. Mein Herr. Schreiben Sie, welches Zeugnis ich mit freiem Willen von mir gegeben habe, mit dem besonderen Versprechen, dass, wenn diese Satisfaktion der Beleidigten nicht hinreichend sein sollte, ich bereit bin, sie auf alle andere erforderliche Weise zu geben. Madrid. Hier haben Sie die Erklärung. Ich habe mit einem Beleidigten, aber mit einem edlen Menschen zu tun. Sie halten Ihr Wort und schieben Ihre Rache auf. Aber ehe ich es wage, vor Donna Maria zu treten, habe ich beschlossen, jemandem den Auftrag zu geben, mir bei ihr das Wort zu reden. Und der Mann sind Sie. Bilden Sie sich das nicht ein. Wenigstens sagen Sie ihr die bittere, herzliche Reue, die Sie an mir gesehen haben. Das ist alles, worum ich Sie bitte. Und Sie sind ihr ja eine treue Erzählung schuldig. Gut. Das kann ich, Don Clavigo. Das will ich. Und so, adieu. Leben Sie wohl. So unerwartet aus einem Zustande in den anderen. Man taumelt. Man träumt. Diese Erklärung, ich hätte sie nicht geben sollen. Es kam so schnell, so unerwartet als ein Donnerwetter. Wer kommt? Ah, Carlos. Was hast du für Besuch gehabt? Du, das ganze Haus ist in Bewegung. Was gibt's? Mariens Bruder. Ah, ich vermute es. Der Hund von einem alten Bedienten, der sonst bei Gilberts war, der mir nun trätscht, der weiß es schon seit gestern, dass man ihn erwartet habe und trifft mich erst diesen Augenblick. Also er war da. Ein vortrefflicher Junge. Den wollen wir bald los sein. Ich habe den Weg über schon gesponnen. Du, was hat's denn gegeben? Ausforderung? Ehrenerklärung? War auf einen Hinsicht, der Bursch? Er verlangte eine Erklärung, dass seine Schwester mir keine Gelegenheit zur Veränderung gegeben. Und du hast sie ausgestellt? Ich hielt es für das Beste. Gut, sehr gut. Ist sonst nichts vorgefallen? Er drang auf einen Zweikampf. Oder die Erklärung. Na, das letzte war das Gescheiße. Wie wird sein Leben gegen einen so romantischen Fratzen wagen? Du, und forderte er das Papier ungestüm? Er diktierte mir's. Er diktierte. Ah, ich verstehe. Na, jetzt habe ich dich, Herrchen. Das bricht ihm den Hals. Heiße mich ein Schreiber, wenn ich den Buben nicht in 2 Tagen im Gefängnis habe. Und mit dem nächsten Transport nach Indien. Nein, Carlos. Die Sache steht anders, als du denkst. Wie? Ich hoffe, durch seine Vermittlung, durch mein eifriges Bestreben, Verzeihung von der Unglücklichen zu erhalten. Clavigo! Ich hoffe, all das Vergangene zu tilgen, das Zerrüttete wiederherzustellen und so in meinen Augen und in den Augen der Welt wieder zum ehrlichen Mann zu werden. Zum Dank bist du kindisch geworden. Ja, man spürt dir doch immer, dass du ein Gelehrter bist. Aber dich so betören zu lassen, siehst du denn nicht, dass das ein einfällig angelegter Plan ist, um dich ins Garn zu sprengen? Nein, Carlos, er will die Heirat nicht. Sie sind dagegen. Sie will nichts von mir wissen. Das ist die rechte Höhe. Mein guter Freund, nimm's mir nicht übel. Ich hab schon in Komödien gesehen, dass man einen Landjunker so geprellt hat. Du beleidigst mich. Ich bitte, spare deinen Humor auf meine Hochzeit. Ich bin entschlossen, Marien zu heiraten. Meine ganze Hoffnung ruht auf dem Gedanken, ihre Vergebung zu erhalten. Lebt wohl, ich muss hin. Ich musste Gilbert wenigstens sprechen. Na, warte doch bis nach dies einen Augenblick. Da macht wieder jemand einmal einen dummen Streich. Ich nehme mir nur eben die Zeit, den Schwestern das Ergebnis meines Besuches mitzuteilen und breche nach Aranjuez auf, um alle weiteren Schritte mit unserem Gesandten zu besprechen. Auf dem Wege zu ihm werde ich das Bild meiner armen Marie nicht los, ihre bleiche, stumme Erregung, als ich ihr, wie ich versprochen, Clavigos Reue schildere und sie auf seine Versuche, ihr Verzeihung zu erlangen, vorbereite. Vergeblich habe ich in ihren Zügen zu lesen gesucht, wie sie fühle. So habe ich sie denn Sophien überlassen, der sie sich wohl leichter öffnen mag. Du hast ihn gesehen, Sophie. Ich war nahe an einer Ohnmacht, als ich hörte, er käme. Und du hast ihn gesehen. Nein, ich kann, ich werde, nein, ich kann ihn nie wiedersehen. Er ist noch der alte, noch eben das gute, sanfte, fühlbare Herz. Und von dir spricht er, Marie. Es ist, als wenn dein guter Geist diesen Zwischenraum von Untreue und Entfernung selbst veranlasst habe, um das Einförmige einer langen Bekanntschaft zu unterbrechen und dem Gefühl eine neue Lebhaftigkeit zu geben. Du rätst ihm das Wort, Sophie? Nein, Schwester, auch versprach ich es ihm nicht. Nur Marie, sehe ich die Sachen, wie sie sind. Dass er wiederkommt, reuig seinen Fehler verbessern will, das ist ein Glück, das eine andere nicht leicht von sich stoßen würde. Mein Herz würde reißen. Dein Herz spricht mehr für ihn, als du es glaubst. Und eben darum traust du dich nicht, ihn wiederzusehen, weil du seine Rückkehr so sehnlich wünschest. Sei barmherzig. Du sollst glücklich werden. Du wirst mir danken, dass ich dir geholfen habe, diese ängstliche Unbestimmtheit zu überwinden. Hier ist Gilbert und Buengo. Kommt, hilft mir dieser kleinen Mut einsprechen. Jetzt, das gilt. Ich wollte, dass ich sagen dürfte, nehmt ihn nicht wieder an. Buengo. Mein Herz wirft sich mir im Leib herum bei dem Gedanken, er soll diesen Engel noch besitzen, den er so schändlich beleidigt hat. Musst er warten, bis ein tapferer Bruder käme, um wie ein Schulknabe zu kommen und Abbitte zu tun? Ach, er ist so feig, als er nichtswürdig ist. Ihr redet wie ein Spanier, Buengo. Und als wenn ihr die Spanier nicht kenntet. Wir schweben diesen Augenblick in einer größeren Gefahr, als ihr alle seht. Bester Gilbert. Ich ehre die unternehmende Seele unseres Bruders und wünsche, dass alles gut ausschlagen möge. Wünsche, dass Marie sich entschließen könnte, Clavigo ihre Hand zu geben, denn ihr Herz hat ja doch. Ihr seid grausam. Höre ihn, ich bitte dich, Marie, höre ihn. Dein Bruder hat ihm eine Erklärung abgedrungen, die dich vor den Augen der Welt rechtfertigen soll. Und die wird uns verderben. Wie? Gott! Er stellte sie aus in der Hoffnung, dich zu bewegen. Verwirfst du seinen Antrag, und er ist ein Mann von Ehre, so geht er deinem Bruder entgegen, und einer von beiden bleibt. Und dein Bruder sterbe oder siege, er ist verloren. Ein Fremder in Spanien, Mörder dieses geliebten Höflings. Schwester, es ist ganz gut, dass man edel denkt und fühlt. Nur sich und die Seinigen zugrunde zu richten. Rate mir, Sophie, hilf mir. Und Buengo, widerlegen Sie mich. Er wagt's nicht, er fürchtet für sein Leben. Sonst hätte er gar nicht geschrieben, sonst böte Marien seine Hand nicht an. Desto schlimmer. So findet er 100, die ihm ihren Arm leihen. 100, die unserem Bruder tückisch auf dem Wege das Leben rauben. Ach, Buengo, bist du so jung. Was? Clavigo! Clavigo! Grausam! In welchen Zustand versetzen Sie uns? Marie! Marie! Hören Sie mich, Beste, wenn Sie mich nicht ansehen wollen. Wollten Sie einen Freund, einen Geliebten, den Sie nach einer gefährlichen, unglücklichen Seereise lange für verloren geachtet, nicht wieder an Ihren Busen nehmen, wenn er unvermutet wiederkäme und sein gerettetes Leben zu Ihren Füßen legte? Und habe ich weniger auf einem stürmischen Meere diese Zeit geschwebt? Marie, Marie, wie können Sie mich hassen, da ich nie aufgehört habe, Sie zu lieben? Warum wollten Sie nicht mit mir alles erfüllen, was wir hofften? Meine Freunde, um die ich es nicht verdient habe, meine Freunde, verbinden Sie Ihr Flehen mit dem meinigen. Marie, hier knie ich. Marie, kennst du meine Stimme nicht mehr? Marie, Marie. Oh, Clavigo. Sie vergibt, sie liebt mich noch. O Marie, mein Herz sagte mir's, ich hätte mich zu deinen Füßen werfen, stumm meinen Schmerz, meine Reue ausweinen wollen, du hättest mich ohne Worte verstanden, wie ich ohne Worte meine Vergebung erhalte. Marie, Marie, Marie. Bruder, Gott sei Dank, dass du kommst. Clavigo, mein Bruder, du vergibst ihm, Marie? Lasst mich, meine Sinne vergehen. Komm, Schwester, es war zu viel für dich. Sie hat ihn vergeben? Es sieht so aus. Du verdienst dein Glück nicht. Glaube, dass ich's fühle. Sie vergibt ihm. Ein Strom von Tränen brach aus ihren Augen. Er soll sich entfernen, rief sie schluchzend, dass ich mich erhole. Ich vergeb ihm. Ach, Schwester, rief sie und fiel mir um den Hals. Woher weiß er, dass ich ihn so liebe? Ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne. Bonaché, mein Bruder. Hier meine Hand, Clavigo. Ob ich dir schon sagen muss, noch kann ich dich nicht lieben. Und somit bist du der Unsrige. Und vergessen sei alles. Das Papier, das du mir gabst, hier ist's. Ich bin der Eurige, ewig der Eurige. Ich bitte, entfernt euch, dass ihr eure Stimme nicht hört, dass sie sich beruhigt. Lebt wohl, tausend Küsse dem Engel. Es ist doch ein gutherziges Geschöpf, so ein Mädchen. Und, meine Freunde, auch muss ich sagen, es war ganz der Wunsch unseres Gesandten, dass sie Marie vergeben, und dass eine glückliche Heirat diese verdrießliche Geschichte endigen möge. Mir ist auch wieder ganz wohl. Er ist euer Schwager. Und so adieu. Ihr seht mich in eurem Hause nicht wieder. Mein Herr. Renko. Ich hasse ihn nun einmal bis zum jüngsten Gericht. Und gebt acht, mit was für einem Menschen ihr zu tun habt. Er ist ein melancholischer Unglücksvogel. Und mit der Zeit lässt er sich doch wieder bereden, wenn er sieht, wie alles gut geht. Und doch war es übereilt, dass ich ihm das Papier zurückgab. Lasst, lasst keine Grillen. Komm, Bruder. Meine Mission scheint aufs Glücklichste erfüllt. Und doch vermag ich meine innere Unruhe nicht völlig zum Schweigen zu bringen. Hatte ich selbst doch mit angesehen, wie leicht Clavigo aus einem Gemütszustand in den anderen gleitet. Er scheint allen Winden preisgegeben, jeder Empfindung, wenn sie ihm nur eindringlich vorgestellt wird. Würde er sich gegen den Einfluss seiner Freunde, gegen die Überredungskünste jenes Carlos, von dem ich so viel gehört, behaupten? Oh, dieser Carlos! Vermutlich legt er eben jetzt seine Schlingen, brütet über Mittel, mir entgegenzuarbeiten. Es ist löblich, dass man dem Menschen, der durch Verschwendung oder andere Torheiten zeigt, dass sein Verstand sich verschoben hat, von Amts wegen Vormünder setzt. Tut das die Obrigkeit, die sich doch sonst nicht sehr viel um uns bekümmert. Wie sollten wir es nicht an einen Freunde tun? Clavigo, Clavigo, Clavigo, du bist in üblen Umständen. Noch hoffe ich, und wenn du nur noch halbwegs langsam bist wie sonst, so ist es eben noch an der Zeit, dich vor einer Torheit zu bewahren, die bei deinem lebhaften, empfindlichen Charakter das Elend deines Lebens machen, dich vor der Zeit ins Grab bringen muss. Er kommt. Guten Tag, Carlos. Ein schwermütiges, gepresstes Guten Tag. Kommst du in dem Humor von deiner Braut? Es ist ein Engel. Es sind vortreffliche Menschen. Ihr werdet doch mit der Hochzeit nicht so sehr eilen, dass man sich noch ein Kleid dazu kann sticken lassen? Scherz oder Ernst? Bei unserer Hochzeit werden keine gestickten Kleider paradieren. Ja, ihr werdet eine stille, kleine Hochzeit machen. In den Umständen ist es recht gut. Höre, Carlos, ich kann den Ton des Rückhaltes an Freunden nicht ausstehen. Ich weiß, du bist nicht für diese Heirat. Dem ungeachtet, wenn du etwas dagegen zu sagen hast, so sag's geradezu. Sonderbar ist's. Ich habe wenig Männer gekannt, die so großen und allgemeinen Eindruck auf die Weiber machten als du. Du spottest. Nur wenn ich nicht schon Vorschläge, Anträge in Händen gehabt hätte, geschrieben von eigenen zärtlichen, kritzlichen Pfötchen. Und du sagtest mir von all dem nichts, Carlos? Weil ich dich mit leeren Grillen nicht beschäftigen wollte. Niemals raten konnte, dass du mit einer einzigen Ernst machen würdest. Ach, Clavigo, ich habe dein Schicksal im Herzen getragen wie mein eigenes. Ach Mann, sich werden niemand interessieren als für sich selbst. Die Menschen sind es ja nicht wert. Kommen deine feindseligen Grillen wieder, Carlos? Wenn ich aufs Neue ganz dran versinke, wer ist schuld dran als du? Ich sage zu mir, was soll ihm jetzt die vorteilhafteste Heirat? Ihm, der es für einen gewöhnlichen Menschen weit genug gebracht hätte. Aber mit seinem Geist, mit seinen Gaben ist es unverantwortlich. Er ist in allen Fächern gerecht. Als Archivarius kann er sich schnell die wichtigsten Kenntnisse erwerben. Er wird sich notwendig machen und lasst seine Veränderung vorgehen. So ist er Minister. Ich gestehe dir, das waren oft auch meine Träume. Träume? Du hättest gewiss alle Schwierigkeiten überwunden. Wenn ich dann mit allem fertig war, Clavigo, dann sah ich mich erst nach einer Partie für dich um. Ich sah mein stolzes Haus, das die Augen über deine Abkunft zugeblinkt hätte. Und nun? Du bist ungerecht. Du setzt meinen gegenwärtigen Zustand zu tief herab. Und denke nur nicht, dass man diese Heirat bei Hof gleichgültig ansehen wird. Hast du vergessen, Clavigo, was für Männer dir die Verbindung mit Marien missrieten? Der Gedanke hat mich auch schon gepeinigt, dass so wenige diesen Schritt billigen werden. Keiner! Und deine hohen Freunde sollten nicht aufgebracht sein, dass du ohne sie zu fragen dich so geradezu hingegeben hast, wie ein unbesonderer Knabe auf dem Markt, der sein Geld gegen wurmstichige Nüsse wegwirft. Das ist unartig, Carlos, und übertrieben. Aber nicht um einen Zug! Denn dass einer aus Leidenschaft einen seltsamen Streich macht, das lasse ich gelten. Ein Kammermädchen zu heiraten, weil sie schön ist, wie ein Engel gut. Der Mensch ist getadelt und doch beneiden ihn die Leute. Die Leute, immer die Leute. Also wie ist das zugegangen, wird man in der Stadt fragen. Wie ist das zugegangen, fragt man bei Hofe. Sie ist arm, ohne Stand. Oh, sagt einer, sie soll schön sein, ausnehmend schön. Na dann, dann ist ja zu begreifen, sagt ein anderer. Und nun erscheint der Herr und allen Leuten versagt das Wort im Munde, kommt angezogen mit seiner trippelnden, kleinen, hohläugigen Französin, der die Auszehrung aus allen Gliedern spricht, wenn sie gleich ihre Tonfarbe mit Weiß und Rot überpinselt. Ach, Bruder, ich werde rasend, ich laufe davon, wenn mich nur die Leute zu packen kriegen und fragen und nicht begreifen können. Carlos, mein Freund, ich bin in einer schrecklichen Lage. Ich gestehe dir, ich erschrak, als ich Marien wieder sah. Wie entstellt sie ist, wie bleich, abgezehrt. Oh, das ist meine Schuld, meine Verräterei. Brüssen, sie hatte die Schwindsucht, da dein Roman noch sehr im Gange war. Ich hab dir es tausendmal gesagt. Und gut, aber ihr Liebhaber, ihr habt ja keine Augen und keine Nasen. Oh. Oh, Carlos, was soll ich dir sagen? Als ich sie wieder sah, im ersten Taumel flog ihr mein Herz entgegen und ach, da er vorüber war. Mitleiden, innige, tiefe Erbarmung flößte sie mir ein. Aber Liebe... Hey, Todesteufel, und du willst sie heiraten? Rette mich, Carlos. Rette mich vor dem gedoppelten Meineid, vor der unübersehlichen Schande, vor mir selbst. Ich vergehe. Na, fasse dich, beruhige dich. Oh, Carlos. Also auf, mein Freund, und entschließe dich. Sieh, ich will alles beiseite setzen. Ich will sagen, hier liegen zwei Vorschläge auf gleichen Schalen. Entweder du heiratest Marien, findest dein Glück in den ruhigen häuslichen Freuden, oder du führst auf der ehrenvollen Bahn deinen Lauf weiter nach dem nahen Ziele. Entschließe dich, und ich will sagen, du bist ein ganzer Kerl. Einen Funken, Carlos, deiner Stärke, deines Mutes. Er schläft in dir, und ich will blasen, bis er entflammt schlägt. Carlos, ich bin ein kleiner Mensch. Wir sind nicht klein, wenn Umstände uns zu schaffen machen, nur wenn sie uns überwältigen. Ach, das ist all gut. Es mag also sein, nur wie helfen wir uns aus der Verwirrung? Da gib Rat, da schaff Hilfe und dann rede. Gut, du willst also, Clavigo? Mach mich kennen, Carlos, so will ich. Ich habe kein Nachdenken. Habst du für mich? Also denn, zuerst gehst du den Herrn an einen dritten Ortsbescheid und alsdann forderst du mit der Klinge die Erklärung zurück, die du gezwungen und unbesonnen ausgestellt hast. Ich habe sie schon, gab sie mir. Treff! Schon den Schritt getan und du hast mich so lange reden lassen. Also hör mich, wenn ich ihn nun peinlich anklage, dass er heimlich nach Madrid gekommen, sich bei dir unter einem falschen Namen anmelden lassen, dich erst mit freundlichen Worten vertraulich gemacht, dann dich unvermutet überfallen, eine Erklärung dir abgenötigt und sie auszustreuen weggegangen ist. Du, das bricht ihm den Hals. Der soll erfahren, was das heißt, einen Spanier mitten in der bürgerlichen Ruhe zu befehden. Nein, Carlos, es gehe, wie es wolle. Das kann, das werde ich nicht leiden. Bonaché ist ein würdiger Mensch und er soll in keinem schimpflichen Gefängnisse verschmachten um seiner gerechten Sache willen. Einen anderen Vorschlag, Carlos, einen anderen. Ah, Kindereien, wir wollen doch nicht fressen. Er soll wohl aufgehoben sein und lange kann es ja auch nicht wehren. Denn sieh, wenn er spürt, dass es ernst ist, kriegt sein theatralischer Eifer ganz gewiss zum Kreuz. Er kehrt bedutzt nach Frankreich zurück. Und dann doch das Höflichste, wenn man ja seiner Schwester ein jährliches Gehalt aussetzen will. Worum es ihm vielleicht einzig und allein zu tun war. So sei's denn. Nur verfahrt gut mit ihm. Sei ganz unbesorgt. Ja, du und noch eine Vorsicht. Man kann nicht wissen, wie er Wind kriegt. Und er überläuft dich und alles geht zugrunde. Drum begib dich aus deinem Haus, dass auch kein Bedienter weiß, wohin. Lass nur das Nötigste zusammenpacken. Ich schick dir einen Burschen, der dir es vortragen und dich hinbringen soll, wo dich die heilige Hermann da selbst nicht findet. Ich hab so ein paar Mauslöcher im Hof. Adieu. Leb wohl. Ja, frisch, frisch. Und wenn's vorbei ist, Bruder, wollen wir uns laden. Und wenn er sich nun nicht behauptete, wenn er dem Carlos unterläge, was dann? Ich mag nicht daran denken, meine arme, arglose Marie. Und ist sie auch arglos? Zittert sie nicht auch? So ungestüm ist Boenko fort, Sophie? Das war doch natürlich. Er liebt dich, Marie. Und wie konnte er den Anblick des Menschen ertragen, den er doppelt hassen muss? Er ist der beste, tugendhafteste Mensch, den ich je gekannt habe. Oh. Was hast du, Marie? Ich glaubte, es käme jemand. Mein armes Herz. Es wird mich ja noch umbringen. Fühl, wie es schlägt von dem leeren Schrecken. Schone dich, meine Liebe. Ach, ich bin ein närrisches, unglückliches Mädchen. Ich sage dir... Es ist nur halbe Freude, dass ich ihn wieder habe. Ich werde das Glück wenig genießen, das mich in seinen Armen erwartet. Vielleicht gar nicht. Schwester, meine liebe, einzige Marie, du nagst mit solchen Grillen an dir selber. Warum soll ich mich betrügen? Du bist jung und glücklich und kannst alles hoffen. Hoffen. Und er soll der Meinige werden? Nein, Schwester, ich war seiner nicht wert. Und jetzt bin ich's noch viel weniger. Nimm ihn nur und sei glücklich. Wo ist Gilbert? Ich höre unseren Bruder. Wo ist Gilbert? Er ist schon eine Weile weg. Lang kann er nicht mehr ausbleiben. Was hast du, Bruder? Lieber Bruder, was hast du? Nichts. Lass mich, meine Marie. Wenn ich deine Marie bin, so sag mir, was du auf dem Herzen hast. Lass ihn, Marie. Die Männer machen oft Gesichter, ohne just was auf dem Herzen nein, zu haben. Nein, nein, nein. Du hast etwas, Bruder, was dich stutzig macht. Es ist nichts, meine Lieben. Ich hoffe, im Grunde ist nichts. Clavigo? Wie? Ich war bei Clavigo. Er ist nicht zu Hause. Und das verwirrt dich? Sein Pförtner sagt, er sei verreist, er wisse nicht wohin. Es wisse niemand, wie lange. Und wenn er sich verleugnen ließe, wozu das? Warum das? Wir wollen's abwarten. Liebe Schwester, an diesem klopfenden, ängstlich bebenden Herzen schwör ich dir, du sollst gerecht werden, wenn er... Die Sinne vergehen mir über den Gedanken. Ach, alles zu früh, zu voreilig. Schone ihre, ich bitte dich, Bruder. Was hast du, Marie? Du wirst ohnmächtig. Nein, nein, nein. Du bist gleich so besorgt. Da, nimm das Glas Wasser. Lass doch, wozu soll es? Nun, meinetwegen, gib her. Wo ist Gilbert? Wo ist Wenko? Schicke nach ihnen, Sophie, ich bitte dich. Sofort, Bruder. Wie ist dir, Marie? Gut. Ganz gut. Denkst du denn, Bruder? Was, meine Liebe? Der Atem wird dir schwer. Habt ihr denn kein Mittel? Ich weiß ein Mittel. Und darum bitte ich Gott schon lange. So eben nicht dein Bruder diesen Brief an. Er kommt von Aranjuez. Das ist das Siegel und die Hand unseres Gesandten. Willst du doch, Liebe, das Mädchen nach dem Arzt schicken? Fehlt dir was? Heiliger Gott, was fehlt dir, Marie? Du wirst mich ängstigen, dass ich zuletzt kaum traue, ein Glas Wasser zu begehren. Sophie, Bruder, was enthält der Brief? Silvia zittert. Bruder, mein Bruder. Oh, der Nichtswürdige. Den Brief, Bruder. Lass mich ihn sehen. Ich muss. Oh, ich fühl's. Es ist das Letzte. Schwester, aus Barmherzigkeit, den letzten schnellen Todesstoß. Er verrät uns. Er verrät uns. Marie, du bist verraten. Und ich stehe hier. Wohin? Was? Ich sehe nichts, nichts. Keinen Weg, keine Rettung. Da ist Gilbert. Gilbert, Rat, Hilfe. Wir sind verloren. Sophie. Lies den Brief unseres Gesandten. Lies. Monsieur de Roubioux, Kommandant von Madrid, hat eben bei mir vorgesprochen, um mich davon zu unterrichten, dass Herr Clavigo sich in ein Asyl zurückgezogen habe, um ihren Gewaltsamkeiten zu entgehen. Er behauptet, sie hätten vor einigen Tagen ihn in seinem eigenen Hause mit vorgehaltener Pistole gezwungen, eine Erklärung zu unterzeichnen, durch die er sich verpflichtete, ihr Fräulein Schwester zu heiraten. Ich brauche Ihnen hier nicht zu sagen, was ich von einem so nichtswürdigen Vorgehen halte. Ich rate Ihnen, sich völlig ruhig zu verhalten, in Worten, Schriften und Handlungen, bis ich Sie gesehen habe, am besten sofort, wenn Sie kommen können. Ich habe die Ehre und so weiter. Gezeichnet, Ossin. Sie werden den Bruder ins Gefängnis schleppen, daraus ihn zu befreien, der Gesandte vielleicht selbst nicht imstande ist? Ja, Sie sollen's, sollen mich ins Gefängnis schleppen, aber von seinem Leichnam weg. Oh, wie alles an mir nach ihm hinstrebt, ihn zu fassen, ihn zu vernichten. Du bist fürchterlich, Bruder. Mein Herz, mein Herz. Ich habe dich nicht retten können, Marie. So sollst du gerecht werden. Wo ist Buenco? Helf mir ihn finden. Führ ihn weg, Gilbert. Er bringt seine Schwester um. Buenco, dem Himmel sei Dank. Auf, Herr Fort! Ich sah's voraus. Man stellt euch nach. Ihr seid verloren. Wenn ihr nicht im Augenblick die Stadt verlasst. Nimmer mehr, ich muss den Gesandten sehen. Um Gottes Willen, Buenco. Hilfe, sie stirbt. Komm, Gilbert, hilf mir sie nebenan bringen. Und dann ruft den Arzt. Marie! Fort, fort, kommen Sie mit mir! Kommen Sie, mein Herr! Die Stunden, die nun folgen, oder sind es Tage, werden ewig vor meiner Seele stehen. Buenco bringt mich im Fluge auf einsamen Wegen nach Aranjuez. Ich sehe, spreche den Gesandten. Er fühlt tief mit mir, mit uns. Aber er kann nicht helfen. Ich müsse fliehen. Unmöglich. Ich muss nach Madrid. Ich muss zurück, muss wissen, wie es um Marien steht. Buenco führt mich nach der Stadt zurück und verbirgt mich in seinem Hause. Dann verlässt er mich, um Erkundigungen über Marie einzuholen. Doch mich hält es nicht. Auch ich verlasse das Haus und eile, so schnell mich meine Füße tragen, nach der Schwesternwohnung. Es ist Nacht. In den Schatten, die Häuser werfen, lauert der Tod. Mich schreckt er nicht. Weiter, weiter. Um jene Hausecke noch, und ich werde die vertrauten Fenster sehen. Das freundliche Licht in ihnen wird mich beruhigen. Was? Was ist das? Das Haus dunkel? Offen? Vor der Tür stehen in schwarze Mäntel gehüllte Männer mit Fackeln. Was bedeutet das? Oh Gott, gib mir Tränen. Man kommt. Ich bin nicht gefasst genug, mich vor fremden Augen sehen zu lassen. Zurück in den Häuserschatten. Sie halten an, zwei Männer. Der eine anscheinend ein Bedienter. Er tritt an die Fackelträger heran, fragt sie. Wen begrabt ihr da? Sie murmeln eine Antwort. Er kehrt mit der Auskunft zu seinem Herrn zurück. Der sinkt auf den Randstein nieder und verbirgt sein Antlitz in den Händen. Ein Fremder, der solche Teilnahme fühlt? Wie eine schreckliche Bühne liegt die nachtdunkle Straße vor mir. Die flackernden Fackeln erhellen sie gespenstisch. Marie. Marie. Nun tritt meine Marie den Weg zum Grabe an. Die Fackeln bewegen sich vor der Tür. Die Männer reihen sich in Ordnung, um den Leichenzug einzufassen. Und da kommen sie aus dem Hause. Gilbert und Buenco mit vier anderen Männern tragen die Bahre, darauf der Sarg. Der Sarg steht. Warum eile ich nicht hin? Ich kann nicht. Die Glieder versagen mir. Haltet! Setzt nieder. Nehmt das Tuch ab. Ich muss sie sehen. Clavigo! Ich bin's. Ich fürchte deine glühenden Augen nicht, Beaumarchais. Nicht die Spitze deines Degens. Sieh hierher, dieses geschlossene Auge, diese gefalteten Hände. Zeigst du mir das? Sieh! Und da! Ich danke dir, Bruder. Du vermählst uns. Weg, weg von dieser heiligen, verdammter... Weh! Blick auf, Marie, blick auf deinen Brautschmuck und dann schließ deine Augen auf ewig. Sieh, wie ich deine Ruhestätte geweiht habe mit dem Blut deines Mörders. Schön, herrlich. Du kommst gerade recht, Sophie. Bruder, Gott, was gibt's? Tritt näher, Liebe, und schau. Ich hoffte, ihr Brautbette mit Rosen zu bestreuen. Sieh die Rosen, mit denen ich sie ziere auf ihrem Wege zum Himmel. Sie sind verloren. Rette dich, Beaumarchais. Rette dich, ehe der Tag anbricht. Sophie, vergib mir. Bruder. Freunde, vergebt mir. Wie sein fließendes Blut alle die glühende Rache meines Herzens auslöscht. Ich vergebe dir, Clavigo. Deine Hand und deine, Sophie, und eure, Buenco. Gib sie ihm, Buenco. Ich danke dir. Du bist die Alte. Sag mir, vergab sie mir. Ihr letztes Wort war dein Name. Sie schied weg ohne Abschied von uns. Ich will ihr nach und ihr den Eurigen bringen. Ihr Don Carlos verließ ich ihm. Davigo! Ah, Mörder! Ruft nach Ärzten! Es ist vergebens. Du siehst hier die Opfer deiner Klugheit. Rette den unglücklichen Bruder. Deine Hand darauf. Sie haben mir vergeben. Und so vergebe ich dir. Du begleitest ihn bis an die Grenze. Und gut, Clavigo. Hier meine Hand. Oh. Clavigo. Clavigo. Marie. Deine Hand. Fort, Bruder. Fort. Ich habe ihre Hand. Du bist die meinige. Marie. Er stirbt. Rette dich, Bruder. Bruder, rette dich.